Nun wird der Protagonist endgültig zum Helden. Neo kehrt zurück, um Morpheus zu retten, obwohl er laut Orakel dabei sterben könnte. Jesus und Harry Potter opfern sich für ihre Freunde und die Menschheit. Mulan kämpft jetzt nicht mehr in der Verkleidung von Hua Hyun, sondern als sie selbst, frei von Lügen und Restriktionen. Der beinahe ohnmächtige Harry sieht in der Ferne einen durch ein Expecto Patronum heraufbeschworenen Patronus. Ein zeitliches Paradox. Es ist nämlich sein zukünftiges Selbst, welches diesen Schutzpatron heraufbeschwört, weil er sich in der Vergangenheit am Punkt seiner dunkelsten Stunde selbst dabei zuschauen konnte, es bereits einmal geschafft zu haben. Oft symbolisiert das vom Helden ergriffene Schwert die Erkenntnis, die Herausforderung bewältigen zu können. Oder der Held nimmt den Schatz in Besitz, den er durch die Konfrontation mit dem Tod gewonnen hat. Manchmal sind die Schätze echte Schätze, Steine der Weisen oder Baupläne für Todessterne zum Beispiel. Aber der Fund kann auch ein Wissen sein, die Liebe, ein geretteter Mensch. Oder eine Freundschaft wie die zwischen Frodo und Sam. Nachdem Gollum sie scheinbar zerstört hat, erweist sie sich nach der symbolischen Wiederauferstehung Frodos als stärker denn je und rettet letztlich die Welt. 10. Rückweg. Der Held hat sich verändert. Er hat auf seiner Reise herbe Verluste erlitten, dabei jedoch Grundsätzliches über sich und seine Welt gelernt, manche Täuschung entlarvt und sein altes Ich hinter sich gelassen, wenn nicht sogar getötet. Die Schätze, Grale und Erkenntnisse müssen nach Hause gebracht werden. Doch nicht so schnell. Kurz vor der Heimkehr kommt es zu einer nun wirklich finalen Prüfung, die dem Helden abermals alles abverlangen kann. So muss sich Alan Ripley erneut des sich noch einmal aufbäumenden Aliens erwehren. Neo wird gar auf der Flucht aus der Matrix von Agent Smith erschossen.